Federn und tötet leise per Unterschrift. Es ist umgeben von höflichen Neidern und wandelt die goldenen Worte in Gift. Es lächelt in Güte, wenn es zertritt. Es spricht von der Freiheit hinter den Mauern und von dem leider notwendigen Schritt. Das Unrecht kann sehr überzeugend bedauern. Auf dem Buckelrücken des Geldes gebaut wird das Schicksal geschaukelt zwischen den Toten. Man macht sich mit Depressionen vertraut und mit Stählern werdenden Boden. Der Kaufpreis der Freiheit ist wie immer das Geld. Die es haben, werden es sicher nicht teilen. Das gierigste Tier plündert die Welt mit barmherzigen Gesten und blutigen Beilen. Ihr Schönen, ihr Edlen, ihr immer Gerechten, ihr feiert euch selbst. War voll Leidenschaft, aber hört ihr den Ruf aus den dreckigen Nächten? Auch die schlafende Armut, auch die Armut hat Kraft! Kraft! Es werden die Krüppel, die Bettler, die Alten, es werden die, die ihr fortwerft wie Dreck. Plötzlich erscheinen in eurer kalten Welt aus Bilanzen, Konto und Scheck. Sie kommen aus ihren Löchern wie Ratten, die Blicke voll Elend und Hilflosigkeit. Da klettert die Angst über eure Krawatten, bis ihr nach Schutz oder Sicherheit schreit. Ihr könnt sie wie immer zertreten, zerschlagen, in die hintersten Ecken drängen wie Vieh. Zwischen Gewalt und verzweifelten Klagen wird ihre Zahl so groß wie noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, noch nie. Aber kaum wird es dunkel, sperrt ihr euch ein und vergesst, dass draußen der Hunger schreit. Es könnten Millionen Schreiende sein, eure Fenster verschlucken Geräusche aus Leid. Feiert euch selber voll Leidenschaft, aber hört ihr den Ruf aus den dreckigen Nächten, auch die Schlaf.